Lass mich noch einen Schluck trinken. Ja. Fertig? Oh, nein. Gut. So, herzlich willkommen zu Nerdzig oder Nerdzig. Haben wir uns schon entschieden? Nein, ich glaube Nerd. Das ist dann. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Nerdzig oder Nerdzig? Ich würde sagen Nerdzig. Nerdzig. Das Nerdzig. Wichtigste, dass man immer einen interessanten Anfang hat, wenn man dann gleich die Zuschauer in seinen Bann zieht. Danke, dass Sie dabei waren. Herzlich willkommen zu Nerdzig, noch ein Podcast, in dem Menschen über Popkultur ihre Meinung äußern werden. Diesmal aus der schönsten Stadt der Welt, aus Leipzig. Das hast du sehr schön gesagt. Mein Name ist Sascha Kummer. Ich bin der Chris Großümmigen. Dreimal Chris, das ist wichtig. Ja, ich bin auch so geschrieben, natürlich. Habe ich jetzt bestimmt übersteuert, oder? Nö. Nicht? Gut, dann nicht. Ja, wir müssen erstmal das ganze Ding erstmal richtig vorstellen. Genau. Möchtest du? Möchtest du? Das war deine Idee. Ich bin, genau. Ich bin nur wegen dem Essen und dem Tee hier. Genau. Wir sind hier versammelt bei grünem Tee und Muffins und wir haben uns in einer Twitter-Laune entschlossen, wir reden über so viele wichtige, unwichtige Dinge, das muss man doch mal festhalten. Ja, wir vergessen auch jedes Mal, dass Twitter eigentlich so eine Art Blog ist, wo man einfach mal irgendwas reinstellen kann und dass das kein Chatroom ist. Das verwechseln wir immer. Wenn wir wirklich anfangen, was zu schreiben bei Twitter, dann ist das wirklich, dass wir chatten in dem Moment. Genau. Und jeder kann es dann nachlesen. Ja, ist wie bei NSA dann. So ist es so gefühlt. Ist aber gut zu wissen, dass man weiß, der hat das und gesagt, da kann ich nochmal nachgucken. Frage ich bei Twitter nach. Ja, ich kann auch immer dann Sachen löschen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Ja, genau. Nee, ich glaube, der Auslöser war ja da, das Erscheinen von dem Teaser für Star Wars Episode Nummer 7. Wo man noch nicht wissen, was überhaupt Episode 7 heißt, sondern nur die Macht erwacht. Das Erwachen der Macht. Ich weiß, die waren einfach zu feige, das so die Macht erwacht zu nennen. du kannst auch keinen Film so bewerben, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall bewerben sie ihn ohne Episode 7. Na gut, das stimmt. Meine Theorie ist, es gibt keine Episodentitel mehr. Weil die machen ja auch noch Spin-Offs, so Einzel-Adventures von Yoda oder von Chewbacca oder wem auch immer, die zwischen den Hauptfilmen laufen. Das stimmt. Aber dazu kommen wir ja später. Richtig. Aber man merkt schon, in welche Richtung das überhaupt hier geht, bevor man sich überhaupt richtig vorgestellt hat. Fängt man schon mit dem eigentlichen Hauptprogramm an. Du kannst ja erstmal generell erzählen, wer du bist. Also du hast es schon gesagt, Sascha Kummer ist dein Name. Mein Name ist Sascha Kummer. Ich bin, was du sonst immer so machst. Ich bin freier Journalist und Filmemacher und... Na, woher kennt man dich? Man kennt mich hauptsächlich aus InfoTV Leipzig. Oh, hat Leipzig. Da kennt man auch mein Gesicht, nicht nur meine Stimme wie hier. Na, deine Stimme kennt man da auch. Ja. Ja gut, okay. Aber da muss ich lesen, was ich aufgeschrieben ist. Ja, das stimmt. Bei mir ist das, glaube ich, einfacher. Ich bin einfach nur ganz Großimmigen und ich bin tatsächlich einfach nur Freelancer, wie man so schön sagt, aktuell. Und natürlich habe bei dir und unter deinen Fittichen, wie man so sagt, oder? Alles, was er weiß, hat er von mir gelernt. Nein. Aber wir kennen uns ja, weil wir ein halbes Jahr zusammen gearbeitet haben. Genau. Quasi. Du warst mein Chef, du hast mich immer losgeschickt. Hier, mach mal. Mach mal gut, mach mal Nachrichten. Genau, mach mal gute Nachrichten. Ich hab mich geweigert. Nee, und wir haben jetzt zusammengetan, wir haben gesagt, okay, komm, lass uns mal so ein Ding starten. Lass doch mal sowas machen hier, so ein Podcast. Das gab's vorher noch nicht. Und ja, jetzt sitzen wir hier gemeinsam, haben gesagt, okay, wir nennen das ganze Ding Nerdzig. Radio. Nerdzig Radio, natürlich. Radio. Da gehen wir noch drauf ein, halt dann auf was vielleicht noch die Zukunft angeht. Aber das kommt ja erst dann... Erstmal setzen wir unserer Wahlheimatstadt ein kleines Dankeschön damit. Wir sind beide. Bist du Leipziger gebürtig eigentlich? Nein. Siehst du? Ich auch nicht. Du? Nein. Schön, wenn zwei nicht Leipziger. Aber wir leben sehr gerne hier. Ich bin eingetragen. Ich wohne jetzt offiziell. Ich bin offiziell hier in Leipzig gemeldet. Siehst du mal. Ich auch. Nach 2 Jahren. Bei mir sind sie in Ecke länger. Ja, okay. Gut. Ich wohne jetzt seit 13 Jahren hier. Also von da ist es schön. Ja, okay. Ja gut, und wir haben natürlich gesagt, wir setzen uns gerne mal zusammen, möchten über Themen reden, die uns beide sehr interessieren, natürlich entsprechend Filme, Serien, eventuell irgendwann mal Spiele, bei denen du einfach nur sagen kannst, nee, habe ich nicht gespielt, das habe ich auch nicht gespielt, würde ich spielen, aber ich kann es halt nicht spielen. Ich bin scheiße im... Du bist alt. Ja, das auch. Ja, das muss man sagen, bei uns ist das so ein bisschen verschieden, jung, alt... Hübsch. Noch hübscher. Ja, okay. Okay, wir wollen natürlich jetzt versuchen, in regelmäßigen Abständen Genau, ein Podcasts Podcast zu produzieren. zu allen möglichen, in Anführungsstrichen, Nerd-Themen, die einen interessieren. Nerd ist natürlich auch teilweise immer sehr besetzt von diesen Science-Fiction, Fantasy, sonst wie was Themen. Ja, Heißt das. aber nicht, sonst Themen, die uns interessieren, über die wir gerne reden und über die wir gerne viel reden. Wir würden natürlich auch gerne so Sachen machen wie eben mal, okay, jetzt startet gerade dieser Film. Wir wollen über diesen Film natürlich reden. Wir haben ihn gesehen und sagen jetzt, wir müssen das jetzt festhalten, unsere Meinung, und jetzt veröffentlichen. Genau. Und das wird auch natürlich, wir hoffen, dass das auch so weitergeht. Wir wollen natürlich auch große Sachen machen, also so Mehrteiler, wo wir natürlich jetzt schon ankündigen können, dass es Anfang des nächsten Jahres, 2015, eventuell eine dreiteilige, wir wissen es noch nicht, vielleicht sogar vierteilige Reihe machen, allein rund um das Thema Comic-Verfilmungen. Genau. Und da sitzen wir auch nicht alleine. Richtig. Da holen wir uns kompetente Hilfe. Ja, Leuten, die Ahnung haben, Die damit ihr Geld verdienen. die damit ihr Geld verdienen, auf jeden Fall, genau, da freuen wir uns dann. Darf ich schon verraten, mit wem? Nee, noch nicht. Noch nicht? Das bringt Unglück. Okay. Genau, da setzen wir uns mit Leuten, die Ahnung haben. Oh, Entschuldigung, das ist der Tee. Zusammen. Und reden halt diese Themen. Wir freuen uns da ganz doll drauf. Ich hab schon mit den Leuten schon gesprochen. Das ist alles in der Mache, in der Plane. Und hoffen, dass wir auch bald damit loslegen können. Eigentlich schon Anfang nächsten Jahres. Wunderbar. Und ja, okay, wollen wir erstmal jetzt wirklich auf unser heutiges. Wir haben uns natürlich gesagt, wir stellen jetzt das ganze Ding erstmal vor. Richtig. Wir würden Nerdsig finden über Facebook, über Twitter natürlich, wo wir versuchen, immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Natürlich die eigene Webseite. Die dann noch dazukommen soll, natürlich. Oh, der Tee. Ganz schön, Entschuldigung. Ja, zu finden, wie gesagt, Twitter, Facebook, was wollen wir noch sagen? Internetseite kommt. Wie ist natürlich, ob wir jetzt auf dieser Podcast-Ebene bleiben oder ob wir uns vielleicht sagen, okay, irgendwann stellen wir auch Videos rein. Das wird sich zeigen, mit dem, wie ihr Leute sagt, ihr habt Lust darauf, ihr wollt das machen, dann machen wir das natürlich auch gerne. Genau, wir freuen uns über jedes Feedback, solange es gut ist. Wir freuen uns über jeden Klick vor allen Dingen. Genau. Und ja, uns geht auch erstmal darum, selber Ja, Spaß zu haben und hoffen, ihr habt ja. auch damit Spaß, wenn ihr uns zuhört und könnt eventuell in ein paar Diskussionen noch mit einsteigen. Hörst du selber viel Podcast? Ich höre den einen oder anderen Podcast, also ich habe Du mindestens kannst ruhig drei. einen Namen, sag ruhig einen Namen. Also ich aus technisch interessanten Dingen höre ich gerne FCPX Grill. Das ist ein Podcast zu meinem bevorzugten Schnittprogramm. Es gibt Movie Fights, den kann ich nur empfehlen. Movie Fights von Screen Junkies, die auf YouTube für die Honest Trailers bekannt sind und dort auch über solche ähnliche Themen reden wie wir. Nur eben kämpfen die noch drum, wer die beste Antwort auf eine ganz Stimmt, bestimmte Frage hat. hast du mir letztens erzählt. Genau. Die Terrence and Phillip Show, die nichts mit South Park zu tun hat, aber trotzdem in deren Namen benannt ist. Also das sind so ein paar Sachen, die ich gerne Ja. höre. Also du bist ja mehr auf dem englischen Sektor unterwegs. Im Moment Englischsprachigen, ja. ja. Bei mir ist ja wirklich, ich bin aufgewachsen mit unter anderem natürlich den. Aufgewachsen. Aufgewachsen. Ich bin 25, ich darf das sagen, ich bin aufgewachsen. Scheiße. Na gut, Und deswegen muss ich jetzt okay, explicit okay. Content anwählen, weil ich das hier jetzt eher gesagt Ja, habe. pass auf, ich nehme das zurück. Ich sage nicht aufgewachsen, sondern das hat mich begleitet. Aha. Podcast hat mich begleitet, speziell in meiner ersten Ausbildung, ja, wo ich wirklich in der kleinen Stadt Quedlinburg im Harz, ich habe dort nicht gelebt, aber ich habe dort gelernt, meinen ersten Beruf als Metallbauer, ich habe in einem Ein-Mann-Betrieb gelernt. Du kannst dir also vorstellen, wie aufregend das jeden Tag war für mich. Und das war ganz schlimm. Und mein Chef, der hat dann immer, das hat ein Radio da, und wenn mein Chef natürlich da war, dann hat er immer hier NDR Sachsen-Anhalt laufen gehabt, ja. Und da wirst du wahnsinnig. Als junger Spund wie ich, da wirst du bekloppt. Ja, und da war ich dann ganz froh, habe dann irgendwann angefangen, halt Musik zu hören, logischerweise bei der Arbeit, weil ich war alleine, konnte eigentlich keinen anderen gefährden in der Hinsicht. Und habe dann angefangen, Podcasts dann irgendwann zu hören über unter anderem Game One, der Plauschangriff. Ah. Da bin ich ein riesengroßer Fan. Gibt es mittlerweile ja nicht mehr ganz so richtig, leider noch in der abgespeckten Version, ab und zu mal. Offiziell, glaube ich, haben sie letztes oder dieses Jahr ihren Abschied quasi zelebriert. Letzte Ausgabe. Traurig. Ich fand es immer sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht. Also die haben halt auch sehr viel zu tun, wer die Geschichte hinter Rocket Beans und so verfolgt, was die machen. Auf jeden Fall war es da so, dass ich Ich habe auch Podcasts mehrmals gehört. Also ich hatte damit kein Problem, aber das war immer sehr schön. Du warst den ganzen Tag, ich war wirklich meistens alleine auf Arbeit und habe dann immer Podcasts gehört. Und wenn dann mein Chef mal gerade da war, hat er immer mich gefragt, warum ich die ganze Zeit lache. Warum ich immer so grinsend durch die Gegend laufe. Ich konnte ja sagen, gut, die Arbeit macht mir Spaß. Und so. Ich habe es immer versucht, auch irgendwann mal zu erklären. Er hat das überhaupt nicht begriffen. Gut, Also. aber sagen wir mal so, wenn dann irgendjemand irgendwo, ein einsamer junger Mann mit Podcast im Ohr unseren Podcast hörst, um sich an den Ja. Arbeitszeiger etwas zu versüßen, dann haben wir doch eigentlich schon gewonnen. Also, wer mich durch Leipzig gehen sieht, der wird auch wahrscheinlich sehen, dass ich die ganze Zeit grinse. Das liegt auch daran, dass ich dann auch meistens genau in diesem Moment der Podcast höre. Also, das Wenn er muss. mal keine Kopfhörer mehr hat, dann wissen Sie, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, Aber das gut. ist nicht der Chris. Ich bin auch so ein Typ, der auch gerne mal mit drei Brettern in der Hand mit der Tram fährt. Das habe ich jetzt auch gemacht. Manchmal geht es nicht anders. Nee, okay, pass auf. So viel dazu. Lass uns jetzt Richtig. anfangen. Wir haben unser Thema dieser Woche. Wir sind vielleicht ein bisschen spät dran. Aber wir wollen so ein bisschen, also einen leichten Einstieg wählen. Wir fangen an quasi mit drei Trailer-Besprechungen. Teaser-Trailer. Teaser-Trailer, genau. Teaser-Trailer, also das Zeug, was noch nicht viel verrät, aber zumindest die Leute schon so heiß macht, dass sie dann nicht aufhören können, drüber zu reden. Und am Ende kommt sowieso anders. Das stimmt. Wir haben uns natürlich aus aktuellem Anlass dafür entschieden. Natürlich, wir nehmen. Die Ich würde Macht der sagen, Macht. lass uns doch nicht anfangen. Ich würde am liebsten sagen, okay, bevor ich jetzt gleich anfange, richtig loszumeckern, fangen wir mit etwas Gutem an. Und auch da kann man sich natürlich streiten mit Jurassic World. Der Ja. Teaser zu Jurassic World. So, möchtest du was dazu erst sagen, bevor ich loslege? Jurassic World. Also, Jurassic World habe ich gesehen, den Teaser-Trailer, und habe gedacht, ja gut, schön, aber brauchen wir es wirklich? Was? Das kann ich jetzt schon bei, da muss ich dich jetzt schon hinterfragen. Warum? Also auf einer Seite, klar, ich kann es verstehen, es gibt schon drei Filme. Man muss aber dazu sagen, jetzt alle drei Filme, die wir jetzt. Tobi, ich muss nochmal Ja. ausschweifen. Alle drei Filme, die wir jetzt behandeln, sind alles Reboots und Fortsetzungen. Richtig. In dem Sinne. Also ein Reboot ist dabei. Oh, das müssen wir noch klären. Richtig, das ist ja, das ist eigentlich kein Reboot. Das ist Ja, eine okay. Fortsetzung, die ein Reboot ermöglicht, sagen wir mal so. Ja, komm, okay, komm. Vermutlich. Gut, wir reden über Jurassic World. Das ist jetzt eine Meinung zu Jurassic World. Was hast Also du meine denn? Meinung zu Jurassic World ist von der Größe her und wie es angelegt ist, scheint es doch zumindest die einzige erste richtige ordentliche Fortsetzung von Jurassic Park zu sein, weil Jurassic Park 2 war so boah. Da werde ich gleich eingreifen. Ja, und Da die finde ich Jurassic den. Park 3 Okay, da stimme ich zu. war der B, das B-Movie zu Jurassic Park als Ja. Fortsetzung selber. Und Jurassic World ist aber so, das ist doch genau das gleiche wie Jurassic Park, nur eben alles eine Nummer größer, und sie machen noch eine eigene Erfindung. Also da kommt irgendwie der Hinweis auf einen Dinosaurier-Mutant, der dann losbricht und die Leute umbringt. Also der gezüchtete Godzilla? Na, okay, pass auf. Es wird mal Zeit, dass ich jetzt hier eingreife, ja? Ja. Erst einmal, ich muss ja mal gleich sagen, ich bin ein großer Jurassic Park-Fan, Ja, ja? ich Und ich auch. mag den ersten Teil, den finde ich Den habe ich im großartig. Kino gesehen. Da warst du damals schon auf der Welt? Wann kam der? 92, 93? 93. 93? Ja, da war ich schon auf der Welt. Aber du warst nicht Da im war Kino. ich in einem Alter, in dem ich noch nicht mal Kino sagen konnte. Also ich habe im Kino gesehen, es war damals für mich als 13-Jähriger der spannendste Film, den ich damals bis dahin gesehen hatte. Ja, zu Im Recht. Kino. Ja, zu Recht. Ist auch ein guter Ja. Film. Und auf jeden Fall, das kam alles später natürlich, weil wann kam Jurassic Park Ich glaube 2? 96 oder sowas. Echt? 96, 97. Echt? Nee. Doch, doch, doch. Sicher? Ja, der kam relativ. Vorbereitung ist alles. Nee, also der muss ja. Warte mal. Doch. Der kam sowas. 97 kam der. 97. Na, okay. Auf jeden Fall, ich mag auch Jurassic Park 2, die vergessene Die erste Welt. Hälfte. Was? Wieso? Der Punkt, wenn man, okay, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den letztens auch gesehen, nochmal, Also in der Film Vorbereitung. selber an sich ist eigentlich gut und so weiter. Ich Der mag ist ja gerne gut. Dinosaurier sehen, aber dann irgendwie nur einen Dinosaurier irgendwie in der Stadt hinterherjagen, fand ich schon Ja, langweilig. da muss ich auch sagen, das ist ein ganz harter Kritikpunkt, dass dieser Film besteht für mich eigentlich aus einem großen Teil und dann noch dieser kleine Teil, der Richtig, es nur sind irgendwie hinten drei dran gesetzt Filme. ist, der nur so, ey, Mist, wir haben die 90 Minuten nicht voll gekriegt. Was machen wir denn jetzt? Okay. Steven? Steven, komm mal her. Mama! Hast du eine Idee? Dino in der Stadt. Okay, machen wir. Ganz schlimm. Ey, ganz schlimm. Die Das einzig hängt. coole Szene ist, wie der Dinosaurier aus dem Pool trinkt. Da ist ein Dinosaurier im Garten. Kann ich ein Glas Da habe ich Wasser? leider letztens abgeschaltet. Da hatte ich da wirklich keine Lust mehr. Nee, aber dieser ganze Teil, wirklich dieser zweite Teil, Also, dieses kleine Ding, was hinten dran ist, das sitzt da hinten dran. Was ist das, Leute? Das ist irgendwie King Kong mit einer Echse. Weißt du? Ich glaube, das ist auch mit Absicht so gemacht gewesen, sonst wird es ja nicht der Lost World heißen. Also, wo auch so ein bisschen ja. Anspielung an. Okay. Ich gucke die ganze Zeit auf dein Ding und ich sehe da so ganz wenig Ausschlag da drüben bei der Anzeige für Audio. Das ist absichtlich so. Ach so. Das ist keine Angst. Okay, gut. Wenn du das sagst. Und ich war ein ganz großer Fan von Jurassic Park 2 dann halt. Und dann, ich habe auch irgendwann dann Jurassic Park 3 geguckt. Und da muss ich schon sagen, der Film geht schon los mit diesem Paar. Und dieses Pärchen hat dieses Millionär. Ja, und das nervt mich sowas. Ich kann es nicht ab. Ich kann Filme mit nervigen Charakteren. Ich kann sowas nicht gucken. Ist genauso schlimm mit irgendwelchen Kindern. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, Moment, aber dann müsste Jurassic World schon alle Alarmlampen losgehen, wenn das quasi die Hauptfigur, die eingeführt wird, so Kinder, die dort allein gelassen sind und dann eben in die Situation geraten, die Monster brechen. Nein, da geht das doch. Die sind ja noch okay. Weißt du, dass irgendwann hat irgendjemand in Hollywood gesagt, ey, Kinder im Film ist nett, Leute, aber sie müssen nerven. Weil dann sind sie irgendwie sympathischer. Wer das gesagt hat in Hollywood, der gehört erschossen. Der Typ gehört erschossen. Ja. Ich verstehe das nicht. Es gibt so tolle Filme mit Kindern, die. Das funktioniert alles, ja. Aber es gibt dann halt auch diese Filme, wo Kinder einfach nur nerven. Wo einfach nur, wo Kinder dafür da sind, um zu nerven. Die müssen natürlich immer sich im Schrank verstecken oder. Ja. Okay, da muss ich auch sagen, okay, Jurassic Park. Gibt es diese Szene, ja, gibt es ja diese Tochter. Ja, die ist dann der Nerd. Genau. Das ist dein Unix-Betriebssystem, damit kenne ich mich aus. Klick, klick, oh, ich tue mal alle hier das Zeug machen, was die Computer selbst werten können. Ja, nee, ganz schlimm. Und das ist aber so das 90er-Jahre-Kinderstar-Phänomen gewesen. Ja, ich sehe tote Menschen. Ist klar. Das war wieder gut. Aber kommen wir noch mal kurz zu Jurassic World. Zurück. Genau, Jurassic World, okay. Welche Erwartungen hast du denn an den Film dann, nachdem du den Teaser-Trailer gesehen hast? Erwartung ist das falsche Wort. ich will mich gar nicht so viel erwarten. Ich versuche mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich wirklich jemand bin, der halt, ich lese ja sehr viel und möchte nicht, dass meine Erwartungen, weil ein Film kann nie meinen Erwartungen gerecht werden. Das schafft kein Film. Das schafft kein Film. Und ich werde auch gleich sagen, wir müssen auch gleich eine Spoilerwarnung mal aussprechen, weil ich meine schon zu wissen, wie Jurassic World endet. Spoiler. So Insert Soundeffekts hier. Genau. Und man hat ja im Trailer zu Jurassic World hat man ja bereits gesehen, es gibt dieses riesengroße, wie heißt dieses? Ich habe es gelesen. Ich will jetzt mich nicht, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt, oh Gott. Ein Dinosaurier-Gen-Experiment. Nein, ich meine diese Kreatur aus dem Wasser. Ach so, ja. Dieser große Unterwasser-Dino, ja. Das ist jetzt natürlich der Fachbegriff dafür. Genau. Und ey, das war etwas, das habe ich in den ersten drei Teilen ganz doll vermisst. Weißt du, das habe ich ganz doll vermisst. Ich wollte unbedingt, ey Leute, weißt du, am Land, T-Rex, Raptoren, sind alles geile Viecher, ja. Aber ey, damals im Meer ging einfach der Shit ab. Was war ich zu sagen, ja. Weil da sind wirklich, das sind die Monster, die ich haben will. Weißt du, da kommt. Ja, mit dem Wasser bist du halt ein bisschen eingeschränkt mit den dramatischen Möglichkeiten. Ja, okay, pass auf. Und was Steven Spielberg, der wollte wahrscheinlich nicht sich mit sich selber in Vergleich treten, wenn es um Dinge geht, die von unten kommen. Er hatte seinen weißen Hai, er hatte schon sein Unterwassermonster in dem Sinne. Und auf jeden Fall, ich sage jetzt am Ende von diesem Film wird dieses Vieh das andere Vieh fressen. Beziehungsweise das neue genetische Monster wird von diesem Vieh gefressen. Sage ich, das ist das Ende. Damit wird es aufhören. Weißt du das? Nein, ich vermute es. Ach so, also Spoilerwarnung vorbei, Spoiler-Vermutungswarnung. Nee, merkt euch meine Worte. Okay. So. Mark my words, it will be. Yes. Nee, aber ich finde ja, ich weiß nicht, ob Jurassic World so ein Erfolg werden kann, weil, also damals, so, das weiß wo das ich bin alt. Damals, da war das ja, diese Dinosaurier so zu sehen, das gab es ja vorher nicht. Das gab es wirklich vorher. Das ist wirklich schwer zu verstehen für Leute, die vielleicht jünger sind als 25. So, weil einfach. Diese lebensechten, ganz großen Computer, mir sind Dinosaurier, zu sehen. Und das, boah, das sieht echt aus. Diese Szene mit dem Auto auf der Wiese, wo sie zum ersten Mal auf diese Wiese fahren. Ja, halt. Und auch sonst, weil alles, echt, und dieser besondere Moment des Staunens, das kann man heute gar nicht mehr so, also nicht mehr nachvollziehen und auch nicht mehr neu machen. Und Jurassic World ist ja. Ähnelt sehr von dem, was man gesehen hat mit dem Handlungsmuster. Und da ist dieses Staunen, die sind auch noch nicht dabei. Es geht bloß darum, Noch ein größerer Dinosaurier, noch ein größerer Dinosaurier, mehr Menschen in Gefahr. Ich hoffe ja, vielleicht machen sie wenigstens so eine Parodie oder Ja, so eine böse Satire aber auf nein. Vergnügungspark. Auf Disneyland? Sag es doch Ja, ruhig. genau. Sag es Auf doch. Disneyland, all die Konsorten, das ist die so richtig schön, wenn alles schief geht und auf die Es Menschen gibt auch losgehen. so einen Anti-Disneyland-Film. Du meinst Westworld? War das Mit der? den In Robotern, wo Schwarz-Weiß? man. Nee, das ist das mit den Robotern, wo man Nein, sich nicht quasi West. in den Ja, Western ich. verwechselt. Nein, nicht Westworld. Das meine ich Westworld. Es gibt, der lief erst, glaube ich, vor 2 Jahren. Ich weiß auch nicht gerade, wie der heißt. Es war in Schwarz-Weiß gehalten, um einen Vater, der seinen Job verliert und dann nach Disneyland. Der Film wurde heimlich in Disneyland gefilmt. Siehst du mal, kenne ich gar nicht. Ist das so Indie? Das war Indie, definitiv, ja. Kenne ich nicht. Ja, Okay. ich habe auch leider den Namen vergessen. Und um zurückzukommen auf Jurassic World, der Film, um mal was Negatives auch zu sagen, ja. Dieser Trailer, der geht damit los. Oh, ich bin ganz stolz auf euch. Ja. Diese Mutter, ich finde es ganz toll. Und denkt dran, Die wird ja, hoffentlich als erste gefressen. wenn euch was jagt, dann rennt. Jetzt mal ganz ehrlich, welche Mutter schickt ihre beiden Kinder auf eine Insel mit fleischfressenden Dinosauriern? Welche Mutter macht das? Welche, ja? Und ich Sag habe das, weil ich das auch Sozialkritik wegen auch. Ja. verantwortungslosem Elterntum heutzutage. Die Kinder sind bestimmt adoptiert. Oder ein dunkles Geheimnis liegt auf der Familie. Ja, definitiv. Das ist auch der Mittelpunkt. Die haben Nee. Dinosaurier-DNA an können. Ja, gut. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Junge mir auf den Nerven gehen wird. Ich weiß es jetzt schon. Der ging mir schon bei Iron Man Ach, der richtig. ist es. Das ist der Junge aus Iron Man 3. Ja, das ist der. Das ist auch der bei Insidious? Insidious? Diese ganz schlimmen Horrorfilme. Oh, Er hat gerade ein Anführungsstrichzeichen gemacht. ja, schlimm, das muss man ja. Oh, verdammt. Was man echt denken muss beim Podcasten. Ja. Da ging mir schon richtig, richtig, richtig auf die Nerven. Das ist so ein Charakter, wo ich sage, ey, warum müssen Kinder nervig sein? Warum müssen Kinder in. Das liegt, glaube ich, wirklich, also um ganz ernsthaft zu sagen, also das ist so ein Drehbuchautoren-Regie-Ding, die nicht verstehen können, sozusagen, wie Kinder sozusagen funktionieren, sondern die Kinder nur sozusagen benutzen als, um den Plot voranzutreiben, dabei aber nichts zu tun haben mit wirklich, wie würde sich Ja. ein Kind wirklich in der Situation verhalten. Ja. Und wir machen uns auch keine Gedanken darum, jemanden zu casten, der das Das kann. Problem ist, du kannst natürlich in so einem Film nicht zeigen, wie der Dino die frisst. Das kannst du nicht bringen. Das heißt, du hast diese Kinder automatisch von Anfang bis zum Ende drinne. Weil wenn du das natürlich zeigst, dann so, nass, nein, das könnt ihr noch nicht machen. Wäre aber als Schockmoment richtig gut. Ja, das traut Also sich wenn man es ernsthaft. auch Ja, keiner. warten wir es mal ab, vielleicht gibt es ja noch ein paar Überraschungen. Da würde ich dir jetzt empfehlen, zum Beispiel, kennst du ja bestimmt von Frank Darabont, die Verfilmung von Stephen Kings Der Nebel. Hast du den gesehen? Nein. Guck dieses Ende an. Ich will natürlich jetzt nicht spoilern. Guck dir dieses Ende an und so. Krass. Okay. Krass, Hier noch krass, mal eine krass, kleine krass. Filmempfehlung nebenher. Definitiv große Filmempfehlung. Also den sollte man geguckt haben. Wie viel Zeit haben wir denn da drauf? Was ist denn das? Das ist die Zeit, die wir schon verpennt haben jetzt. Okay, das sind 23? Ja, das muss natürlich geschnitten werden am Ja, ist Anfang. schon ganz okay. Ja, ich wollte nur gucken, also zeigen. Ach, soll ich jetzt hinmachen oder was? Nein. Ach so, Mann, darum zeigt doch nicht auch sowas. Das interessiert mich doch nicht die Zeit. Du kannst ab 2 Stunden kannst du mal zeigen hier. Vorher muss damit nicht anfangen. Okay, nochmal zurück. Jurassic World, auf jeden Fall. Meine Erwartungen, um das mal zu sagen, die sind schon gehalten, sag ich mal. Versucht natürlich runterzuhalten, aber klar, ey, die bauen, was machen diese Leute dort? Die haben es wirklich nach 3 Teilen immer noch nicht gerafft, ja. Ey Leute, das ist ein Ferienparadies, ja, mit Millionen von Besuchern im Jahr. Was machen wir? Wir bauen eine Killermaschine im Ferienresort. Das macht man nicht. Wenn es natürlich, aber jetzt, ich möchte. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn, also wenn, das habe ich zumindest irgendwie so jetzt, zumindest aus dem Taser-Trailer so nicht rauslesen können, aber zumindest war mein Eindruck, wenn es gut läuft mit dem Film, dann wird das wirklich auch so ein bisschen Satire auf moderne Konsum- und Unterhaltungsgesellschaft sein. Ja, da kann ja ruhig ein Hoffe bisschen, da ich, kann ein dass bisschen es mehr ist Satire, als nur ja, Flee vor den Sauriern-Action. da kann Satire wirklich drinne sein. Ich möchte aber auch, dass mir gewisse Sachen erklärt werden. Wenn die jetzt mir eine coole Erklärung bringen, warum wir diesen Dinosaurier jetzt hier haben, ja, dann okay, dann kann ich damit leben. Und ich möchte unbedingt, ey, bitte. Ich hoffe, die machen das wirklich, dass sie das bis zum Schluss durchziehen, jetzt mit keinem Trailer oder mit keinem Teaser oder sonst was, was sie jetzt noch irgendwie veröffentlichen zu dem Film. Dieses neue, geschaffene Dinosaurier-Monster zu zeigen. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass mal wieder Leute in Hollywood Eier haben und sagen, wir ziehen es durch. Wir zeigen das Vieh wirklich nicht Bis zum Schluss, ey, bis zum DVD-Start zeigen wir euch dieses Tier nicht. Ihr müsst ins Kino gehen, damit ihr es sehen könnt. Ich möchte das einfach mal wieder haben. Ich möchte das, ja. Okay, man hat gesehen, man hat kurz, glaube ich, Es mal muss nicht gesehen. so dämlich sein wie bei Cloverfield, aber. Cloverfield war noch gut. Ja, aber der Nur. Typ, der die Kamera geführt hat, natürlich immer dann gewackelt und daneben gehalten, wenn das Monster mal ganz zu sehen gewesen wäre. Richtig Ja, glaubwürdig. renn mal durch New York, wenn da so ein Monster hinterher stapft. Und dann Ja. filme mal. Da will ich mal Vor sehen, allem was Filme mal. der zeigt. Er hat übrigens angekündigt, J.J. Abrams, der macht als nächstes ein Er macht einen Science-Fiction-Film, Film J.J. Abrams? nach Star Wars. Er Nein! hat ein neues Projekt. Es soll Cloverfield im 2. Stil von Cloverfield 2, wo wir alle wissen, okay, es wird Oh vielleicht. Gott. Doch, ich will Cloverfield 2 haben. J.J. Abrams macht Found Footage. Ja, und? Oh Besser als er ist mit Lensflares zu überschneiden. Ja! Hast du die. Dazu kommen wir ja noch, dazu kommen wir ja noch. Das, ey, gibt's einen Klo? Das muss ich mal nehmen. Gibt's einen Klo? Nee, das ist ja nicht von. Der hat ja nur Der hat nur produziert. produziert. Da hat ja Matt Reeves, hat den, glaube ich, gedreht. Der Was? gute Mann, den kannte man vorher nicht, den kannte man erst danach. Der hat dann zum Beispiel jetzt die Planet der Affen-Filme hat er gemacht. Ach, der ist das. Der ist das, Ach, genau. siehst du mal. Der gute Na, ich Mann. weiß nur, dass. Na gut, dann kommen wir gleich. Gut, Jurassic World, das ist, sagen wir mal, eher der unterste auf der Erwartungshaltung für nächstes Jahr. Was? Ne, wenn wir von den nächsten, die wir noch besprechen. Nein, der ist bei mir ganz oben. Da möchte ich sehr, da erwarte ich. Also das ist ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue. Mehr als auf den nächsten Film. Da kommen wir gleich dazu, da sind wir nämlich auch wieder anderer Meinung. Ja, jetzt, okay, pass auf, wir haben jetzt gerade eigentlich immer nur erzählt, was wir erwarten. Wir können ja generell mal ein bisschen erzählen für die Leute, die vielleicht, worum es gehen wird, eventuell. Also die Haupthandlung scheint zu sein, es gibt einen auf der Insel, auf der einst die Dinosaurier dort freigelassen wurden oder von einer anderen, das Nein, die weiß sind man nicht frei, nicht. die wollen ja nicht freigelassen. Aber darum, ja, pass mal auf. Gibt es mittlerweile diesen Jurassic Park, zu dessen Eröffnung es nicht kam, gibt es inzwischen sozusagen voll funktionsfähig unter dem Namen Jurassic World und dort kann man eben Saurier betrachten, aber irgendwas geht schief. Hast du eigentlich gewusst, dass der Trailer zu Jurassic World, dass das eigentlich eine komplette Hommage an den Trailer von Jurassic Park ist? Ja. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, beziehungsweise ich habe es gelesen, dass halt, du hast alles drin, du hast dieses Tor, was aufgeht, Ja, Bernstein, ja, ja, Labor, ja. alles drin, ist alles Ja. komplett drin und Das schreiende Kinder. Weil ich habe ja auch diese, das ist so wie dabei bei Prometheus, diesen Trailer, als dieses Geräusch ist. Das ist ja im Original von dem ersten Alien-Trailer drin gewesen, Cool. den ich erst jetzt halt bei YouTube mal sehen konnte, natürlich nicht Ja. 1979, aber dieses. Dieses ständige, Ja, das, ja. dieses pulsartige Geräusch, das ist aus dem allerersten Alien-Trailer gewesen. Das hat man Prometheus reingesetzt, um die Leute natürlich noch weiter am Rätseln zu halten. Kommt da ein Alien drin vor? Ist Hat das ein den, Alien-Prequel oder nicht? ja, hat den Film aber auch nicht besser gemacht. Ja, Das für finde ich mich immer wird es. schön bei Ernest Trailers, die Prometheus-Schule des Wegrennens. Nee, wo ist das bei Cinema sind es genau? Die Prometheus-Schule des Ey. Wegrennens. Nie zur Seite gehen, immer nur geradeaus. Ey, bitte lass es nicht über Prometheus Gut, reden. wir Das ist bleiben mal bei ganz Jurassic schlimm. World. Wir Das bleiben ist bei ganz Jurassic schlimm. World. Wir bleiben bei Jurassic Ey. World. Okay, Jurassic World, Also genau. auf meiner Liste der großen Filme, die ich nächstes Jahr unbedingt sehen möchte, ist er nicht ganz so hoch. Ich würde ihn mir aber durchaus angucken, weil ich denke, da hat man sich. Es tut auch vielleicht manchmal gut, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, um drüber nachzudenken, was könnte man denn besser machen, anstatt alle 2 bis 3 Jahre eine Fortsetzung rauszuhauen. Ja, das stimmt. Gut, dann lass uns doch. Okay, schließen wir jetzt hier erstmal ab. Wir schließen Wir ab. werden vielleicht nächstes Jahr dann drüber reden, wenn es dann gelaufen ist, wir ihn gesehen haben. Genau. Und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Vielleicht Genau. machen wir. Vielleicht machen wir sogar einen Jurassic Park. Special. Machen wir ein Jurassic Park Special? Genau. Bitte, bitte. Ich möchte es haben. Für all die Leute, die damals schon alt genug waren, ins Kino zu gehen. Sascha, merk es dir bitte jetzt. Jetzt, wenn du gerade diesen Podcast bearbeitest, schreib es bitte auf einen Zettel. Gut. Gut. Kommen wir von einem guten Film zu einem schlechten Trailer. Terminator Genisys. Genisys? Genisys? Ich halte es nicht aussprechen. Ganz schlimm. Der lustigste Untertitel, den es überhaupt gibt, Genesis, so falsch geschrieben, dass es vermutlich eine Bedeutung für die Handlung hat und dass man Ja. sich natürlich den Trademark sichern lassen kann. Wie damals übrigens, kleiner Nerdfaktor nebenbei, warum wird der Aladdin bei Disney mit 2D geschrieben und nicht Aladdin, wie es in allen anderen Veröffentlichungen heißt? Weil das für Kinder ist, die alle zu ihrem Papa Dada sagen. Nein, 2D, da drin bedeutet. Disney sichert sich die Namensrechte komplett daran. So, daher auch Genesis. Genau. Terminator Genesis. Eine Art Fortsetzung, Reboot und Remake in einem, zumindest was man aus diesem Da fehlt noch Trailer was. rauslesen Da kann. fehlt noch was. Was denn? eine Zerstörung und Kaputtmachung vieler nostalgischer Gefühle. Also, Vergewaltigung, ich würde es Vergewaltigung sogar nennen. wer den Trailer nicht gesehen hat, es geht irgendwie, es fängt an mit das, was man im ersten Terminator dort überhaupt nie vorher gesehen hat. Man sieht, wie John Connor seinen, darf ich jetzt Na? spoilern, wie Kyle Reese losschickt durch das Zeitportal, um quasi seine Mutter Sarah Connor vor dem Terminator zu retten. Das sieht noch aus wie ein Reboot, dass man quasi einfach nochmal eine Neuverfilmung macht. Dann findet sich Kyle Reese wieder im Jahr wahrscheinlich 1985 oder was das sein soll, wird dann von einem Flüssigmetall-Terminator wie in Terminator 2 angegriffen, der nicht Robert Patrick ist, sondern ein Mann asiatischer Herkunft, und wird dann aber gerettet von Sarah Connor, diesmal gespielt von Daenerys Und Targaryen alle fragen sich, wo sind die Drachen? herself. Wo sind die Haare hin? Wie heißt sie? Wer denn? Die Schauspielerin. Die jetzt, das ist. Ja, die. Fällt mir der Name nicht ein. Ey, Kann doch verrückt. nicht wahr sein. Na, jedenfalls, sie spielt Ja. Sarah Connor in dem neuen Film und rettet dann Kyle Reese. Und es kommt irgendwie, zumindest erschließt sich das daraus, dass die Vergangenheit, in die er geschickt wurde, also die Vergangenheit, die wir als Zuschauer kennen, das 1985, nicht mehr das ist, wie wir es kennen, sondern irgendwas ist schiefgelaufen. Und deswegen ist auch aus irgendeinem Grund noch ein alter Terminator, also ein Schwarzenegger Terminator da, der gealtert ist, jetzt aussieht wie der alte Schwarzenegger, der erstmal den jungen Terminator aus dem ersten Teil erschießt, zumindest sieht das so aus. Und die gehen dann irgendwie zusammen los, um die Vergangenheit wiederherzustellen. Oder um auch die Zukunft zu verhindern, denn darum geht es ja immer bei Terminator. Nochmal tief Luft holen. Und genau. Und. Das ist alles Schrott. Das ist alles einfach nur Schrott. Also ich habe. Ich war zum Teil, ich habe da gesessen, weil ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, ich möchte diesen Trailer sehen, ja? Ich möchte jetzt Stimmt, endlich diesen das Trailer ganze sehen. Twitter, und ganz Twitter, klar, Twitter, jetzt bei überall ihm. geguckt, und es gab so viele Fake-Trailer, ja? Aber gut, zu Fake-Trailer kommen wir ja noch, das wird doch schlimmer. Und auf jeden Fall, da kommt dieser Trailer und ich habe mir gedacht, oh Leute, ihr wollt mich verarschen. Ey, wollt mich jetzt echt hier verarschen, ja? Auf der einen Seite, okay, wir machen so eine Art Reboot, wie du schon gesagt hast, aber wir machen doch irgendwie unser eigenes Ding. Und was sehe ich dort? Ich sehe natürlich nicht die Originalcharaktere, ist ja logisch, weil das geht ja nicht mehr, weil Michael Biehn ist auch mittlerweile ziemlich alt. Linda Hamilton, Linda Hamilton. die nun gespielt wird von. Linda Hamilton? Linda Hamilton spielt Sarah Connor im Ja. Original, aber wieso fällt mir sein Name nicht ein? Von wem denn? Von Arnold Schwarzenegger. unserer Khaleesi. Herrgott nochmal, wie heißt du denn? Ich hab's auch vergessen. Ich wollte es gerade googeln, ich hab's vergessen, sorry, ich bin gegen das Mikro gekommen. Ich wollte es gerade googeln, ich hab's wirklich, ich suche, ich meine, ich Gott, weiß ist es das nicht mehr. peinlich. Ganz peinlich, nürzig. Okay, pass auf, du kannst ja suchen. Hast du irgendwas hier zum Suchen? Nee. Gut, dann kannst du nicht suchen. Pass auf. Wo soll ich anfangen? Das ist, Leute, nee. Ich hab ja, wie gesagt, ich hab's eben erzählt vorhin, dass ich gestern mir den ersten Terminator-Film nochmal in der Vorbereitung nochmal angeguckt habe. Ja, und dieser Film der ist wirklich sehr gut. Ich finde den immer noch sehr, sehr, sehr, sehr Also gut. mir gefällt er noch eigentlich immer noch ein Ticken besser als Terminator 2, der schon Falsch. als Actionfilm perfekt ist, so wie er ist. Oh ja. Glaube ich, der perfekteste Actionfilm, den es gibt. Wenn du Action buchstabierst du Terminator 2. T2. Judgment Day. Da hätte ich auch Bock drauf. Lass uns über die besten beiden Terminator-Filme reden. Jetzt bleiben wir erstmal beim Ja, ist besten okay. Fortsetzungsfilm. Ja, jetzt kommen wir durcheinander. Ja, ist ja gut. Pass Kann auf, nicht wahr sein, mir fällt der Name nicht ein. ich weiß den auch. Ich weiß, es ist ganz schlimm. Auf jeden Fall, lass uns mal drauf kommen. Ja. Du kannst mir das nicht, das kannst du echt nicht bringen, Emilia mein Lieber. Clarke. Oh, tut das gut. Shit. Ich würde jetzt gerne meine Meinung Ja, erzählen. Darf bitte. ich? Gut. Das geht schon wirklich los. Das ist natürlich die Reisen dort in die Vergangenheit dabei. Es ist irgendwo dieselbe Geschichte vom ersten Teil scheinbar. Jetzt aber mal, wir fangen jetzt damit an scheinbar. Wir zeigen euch erstmal, was in der Zukunft passiert ist. Ja. Terminator 1 hat auch damit angefangen, die Zukunft. Und genau das ist der Punkt. Ich möchte diese Zukunft, die mir dort gezeigt worden ist, in Terminator 1, das ist so unfassbar cool gemacht. Das ist düster, Das ist wirklich eine Welt, das will ich nicht. Da merkt man aber auch, wie Orson Welles mal gesagt hat, es kann natürlich auch eine Kunst sein, erstmal etwas wegzulassen. Und beim Terminator 1 siehst du dann, dass die eben nicht so das große Budget hatten, irgendwie große Szenen aus der Zukunft mit Ja. diesem Science-Fiction sein. Also haben sie immer nur angedeutet. Aber wie sie das machen, da bleibt eben so viel für die Fantasie übrig, Ja. dass es eben richtig cool und auch trotzdem im Gedächtnis bleibt. Das sind vielleicht 5 Minuten insgesamt vom ganzen Film, die in der Ja. Zukunft spielen, in als Vorrückblenden. Allein diese Szenen, ja, wie die unten in diesem Bunker sind. Ja, Ja, wo die und das ganzen ist wahrscheinlich nur in Maschinen. irgendeinem Keller gedreht und so. Genau, Gehen da das ist genial gemacht. in einem Keller gedreht, da haben sie einfach das Wasser mal 2 Tage durchlaufen lassen. Und dann siehst du ja zum Beispiel diesen Jungen, der da irgendwie eine Ratte fängt. Oder wo die beiden Mädels in den Fernseher reingucken und dann dreht die Genau. Kamera rum und man sieht, sie haben dann Feuer in diesen Ja, Fernsehkasten reingemacht, um sich genau. zu wärmen. Und das ist so eine Welt, okay, du weißt, ey, die sind so am Arsch. Da ist die Menschen sind dort die bedrohte Spezies Ja. und so. Und dann siehst du halt oben, und allein dieses Bild, ja, wenn du dieses Kettenfahrzeug siehst, was über die Schädel fährt, was das an Bildsprache ist, was das allein an Bildsprache ist, ist Es super. ist zwar nur ein Modell, das sieht man zwar, wenn man das nimmt, Ja. aber es funktioniert. Es funktioniert, um alles zu Ja. zeigen, was Ist im man Zweiten will. noch besser, wenn dann glaube ich, der Terminator dann den Schädel sogar eintritt. Fußfetisch von James Cameron. Also ganz altes Ding. James Cameron macht gerne Ja, Close-ups pass auf auf. Füße, die Und irgendwie zu sehen. jetzt komme ich darauf zurück. Zum Beispiel, man sieht ja in dem Trailer, sieht man diese Szene mit, erstmal sieht man alles wieder mit dem Auto, wie sie da in diesen Laden reinprischt. Was ja quasi eine Anspielung ist auf den ersten Teil, weil er rennt Ja. auch dort, wenn dann Kyle Reese ankommt, in diesen Laden Genau, um sich reingeht, die Kleider zu von der holen. Polizei verfolgt wird, die diesmal scheinbar mindestens aus einem Terminator besteht. Das ist ja schon interessant. Und auf jeden Fall, natürlich, die brummt da volle Kanne rein. Rupp die Tür auf, was sagt sie natürlich? Ja, come with me when you want to live. Nee, Genau, der alte Spruch. ja, Komm mit mir, wenn du leben oh, willst. das ist doch. Los, Soldier, los! Und oh, nee, und dann eben, und dann erzählt sie ja, ja, das weiß ich alles, das weiß ich schon alles. Und wir haben uns darum gekümmert. Wer sind wir? Und dann siehst du halt zum ersten Mal Arnie. Ja. Da siehst du den alten Arnie, wer den jungen Arnie scheinbar wegballert, also kaputt macht. Ich habe auf dich gewartet. Danke, du hast gerade mir den kompletten ersten Teil kaputt gemacht. Weil den gibt's ja jetzt nicht mehr. Toll, kann ich meine DVDs wegschmeißen. Das weißt du nicht. Gesehen hast du es nicht. Man weiß nicht, ob er Na. daneben schießt. Das ist eine Maschine. Ja, vielleicht war er in der Ja. Stormtrooper-Schule des Zielens. Ja, nee, pass auf. Das ist Gleich neben der ganz schlimm. Prometheus-Schule des Weglaufens. Ja. Nee, das ist ganz schlimm. Das geht auch dann weiter halt, dass dieser irgendwie, die erzählen, wir können es doch verhindern, Judgment Day, wir können Judgment Day verhindern. Das wird doch im ersten Teil wird darauf noch gar nicht eingegangen. Naja, weil eben das ein bisschen offen gelassen wird. Es geht erstmal nur darum, diese eigentliche Mission, Sarah Connor am Leben zu halten und John Ja. Connor Dings. Und der zweite Teil ist ja sozusagen, Terminal 2 macht die logische Konsequenz, indem man sozusagen die komplette Zukunft verändert. Also die Maschinen wollen ihren größten Gegner loswerden, dreht sich bei den Guten, drehen sich rum und sagen, wir verhindern das, ob die Maschinen in die Macht kommen. Terminator 2 endet auch so, das heißt, Spoiler, das weiß aber Danke. jeder jetzt, und endet auch so und dann eigentlich, diese ganze Geschichte wäre nach Terminator 2 endgültig außen vorbei gewesen. Richtig. Dann Und hatte ich irgendwann, dann hatte ich irgendwann mal gedacht, ich mache noch einen dritten Teil. das war nur so aus Geldgründen, wo der Twist am Ende eben, ja, ging noch so, hat man noch so halbwegs akzeptiert. Nein. Nö. Terminator 4 war sozusagen das Unnötigste, was es überhaupt gibt. Salvation. Salvation. Und Ganz schlimm. Ganz, ganz ich schlimm. glaube, eben das war der Grund, warum er jetzt bei diesem fünften Teil, den man irgendwo, weiß was ich, wo einordnen will zeitlich, gesagt hat, okay, wir machen den totalen Nerd-Out, wir vermischen Zeitreisen mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, derart mit in den bestehenden Filmen, dass man eben so eine Geschichte hat, wo zu sagen, nicht nur die Zukunft auf dem Spiel steht, sondern die Vergangenheit, aber nicht nur die Vergangenheit, wie wir sie kennen, sondern auch die Filmvergangenheit. Finde ich eigentlich ein cooles Konzept, das so ranzugehen. Und ich bin sehr interessiert daran zu wissen, wie sie es gemacht haben. Natürlich besteht die Chance, dass sie es ganz furchtbar gemacht haben. Aber Du, an sich finde ich das viel interessanter ja. als Terminator 3 und Terminator Salvation. Alles ist besser als Terminator 3 und 4. Und Nee, weißt du, was am besten war in Terminator 4? Der Ausrissraster von Christian Bale. das Das stimmt. sagt er auch, wie wenn das Beste Ich dran ist. habe auch letztens gelesen, er will ja nicht mehr mit Mac G. wie heißt der? Ja. Baekje, der Regisseur, ne? Ja. Mit dem will er wirklich nie wieder zusammenarbeiten. Habe ich letztens erst gelesen im Interview. Er hat das gesagt, er ist ja jetzt gerade auf Tour hier für seinen neuen Film Ja. und hat da gesagt, er wird nie wieder mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Weil dieser Typ hatte wohl keine Ahnung, auf was er sich da eingelassen hat. Irgendwie, und oh, das merkst du Nein. auch dem Film an. Ja, wenn der Regisseur von Drei Engel für Charlie Ja, plötzlich mit so einer das sagt Aussage kommt. alles. Das sagt alles. Genau das ist es. Oh, Naja, jedenfalls, furchtbar. aber kommen wir zu Genesis, der Regie geführt wird Alan von Taylor. Bekannt aus Games of Games Thrones. of Thrones. Games of Thrones, Entschuldigung, ich sag mal Thrones. True. Da darf man hier mal kurz die Game of Thrones Terminator-Weltverschiebung mal kurz erklären. Was? Emilia Clarke spielt Sarah Connor. Ja, spielt doch wer mit? Lena Headey, bekannt als Cersei Lannister, hat in der Terminator-Serie Sarah Connor Chronicles Sarah Connor gespielt. Ach ja, stimmt. Das gab es ja auch mal. Und Alan Taylor führt nun Regie. Ja, okay. Das ist jetzt aber, das ist ja wirklich nur so zwei kleine Sachen. Das ist ja noch okay. Irgendein Comicbuch-Autor kommt noch Ja, auf die aber Idee, da ein ey, Crossover draus zu machen. ich habe dir schon mal gesagt, es gibt diese Comics alle schon. Es gibt, ich habe schon gelesen, was waren das? Terminator gegen Aliens? Ja. Gibt es auf jeden Fall. Und Ja, es gibt alles mittlerweile. Also wirklich, das war denen alles schon mal früher egal. Wir schmeißen jetzt alles zusammen. ja. Ist ja egal. Auf jeden Fall, Alan Taylor macht Regie. Der hat zuletzt Thor 2 gemacht. Den fand ich ganz gut. Der war ordentlich, Der ja. hat mich unterhalten, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Auch wenn nicht gut Endtwist. Ja, okay. Da hatte Marvel halt seine Fehler. Das ist immer bei Marvel-Filmen. Da hat nicht der Regisseur das Sagen, da hat der Marvel das Sagen. Ist leider so. Aber der war solide, auf jeden Fall. War ein guter Film. Und ja, jetzt hat er halt Terminator mit am Start. Schön, dass es ist. Terminator malen. Das Ding sollte auch irgendwie mal The Terminator heißen, erst am Anfang. Das heißt doch der erste Film, The Terminator. Na, ich Das meine, meinst du so wie was die diese, ja. wenn sie ein The davor machen, ist so wie The Fast and the Furious, dann Fast and Furious oder der vierte Teil von Final Destination hieß ja im Original The Final Destination. Gut, das haben wir jetzt abgeschlossen, das Thema. Ich will mich mal kurz gerade hinsetzen. Vorsicht, das wird laut. Ah, so. Oh, das tut gut. So, oh, Kabel. Nee, und da gibt es auch dieser Trailer. Da sind ja wirklich schon sehr viele Szenen enthalten. Wo natürlich allein diese Busszene. Was soll das? Was soll diese Busszene? Du kannst wirklich. Ey, da du siehst, wie dieser Bus gegen ein Auto prallt und auf einmal fliegt er durch die Luft. Was? Hä? Da habe ich schon in 1000 Videospielen realistischer gesehen. Vielleicht hat das ja einen bestimmten Grund, du musst ja abwarten, bis Ja, ich die. weiß, ich soll nicht so viel meckern. Ich habe den Film noch nicht gesehen, bla bla. Lass mich in Ruhe. Nee, und dann natürlich Hauptsache, aber wir müssen natürlich den Trailer noch, eins müssen wir auf jeden Fall noch einbauen. Als Wie Ali I'll I'll be back sagt, ja. Und oh, und dann springt er da natürlich, er ist ein Terminator, ich komme gleich wieder zurück, springt natürlich in den Hubschrauber rein. Ja, Ist was man logisch. halt so macht, Wir haben keine ne? Kugel mehr, schmeißt den Terminator. Boah. Hat nicht Ey. funktioniert, haben wir noch einen? Nee. Die werden auch ein Stück Roll produziert. Credits. Oh. Nee, ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz, ganz schlimm finde ich das. Und okay, ich sag mal so, der Film kann für mich eigentlich nur noch besser werden. Nach dem, was ich gesehen habe. Ja, ich habe aber wirklich Angst, also das wird dann zu so komisches zusammengewürfeltes Mischmasch und dass alles so konfus wird. Dass am Ende, dass es zwar vielleicht auf einer Science-Fiction-Nerd-Ebene ziemlich cool wird, wenn sie es gut hinkriegen, aber für den normalen Zuschauer so verwirrend, dass alle am Ende rausgehen und sagen, was war das für ein Rotz? Es spielt ja ein Mann mit, der sich gut mit Zeitreisen auskennt. Matt Smith. Kennst du Matt Smith? Ja. Doctor Who? Ich weiß, dass er Ja. Dr. Who war. Ich kenne mich nicht mit Dr. Who aus, möchte ich hier sagen, aber Schäm dich. ich Schäm weiß, dass Matt dich. Smith ein Dr. Who war. Ja, er war ein Doctor Who Darsteller halt. Und Und dass jetzt Peter Capaldi Dr. Who ist, weiß ich alles. ja, der schon vorher mitgespielt hat in der Serie. Aber da reden wir dann später mal irgendwann drüber. Auf jeden Fall. Ich finde es übrigens schön, dass Stephen Moffat, den ich am liebsten von Coupling mag, jetzt Dr. Who macht. Aber gut, das sind ein paar Sachen nicht mehr. Der beste Comedy-Serie der Ey, Welt, Coupling! Im Coupling, Original. ey, Coupling war so gut, ja. Und dann kam irgendwann Mario Barth und hat alles von Coupling geklaut. Coupling ist das Programm von, ist eigentlich Mario Barth Programm, finde ich. Bleiben wir mal was bei Terminator. Da muss ich jetzt mal kurz richtig was Okay, einschreiben. na egal. Coupling Podcast. Schreibe auf, merkt ihr das. Genau, was will ich jetzt noch so sagen? Wie gesagt, er kann nur besser werden in meinen Augen, der Film. Und ach, ich weiß nicht, genau. Ich liebe Terminator. Also ich muss Aber. sagen, vielleicht habe ich es, glaube ich, genau umgekehrt erlebt. dieser Anfang, wo man das eben sieht, wie die sozusagen die Zeitreise-Maschinenhalle-Firma stürmen, wovon erzählt wird in den Filmen, das man Im nie gesehen hat, ersten Teil wird aber erzählt, aber ja, es wird erzählt, dass genau. man ein schwerer Kampf war und dass man es geschafft hat und so weiter. Dachte ich, wieso muss man das zeigen? Wieso müsste das zeigen? Wenn er schon ein Reboot macht, dann macht es wenigstens ordentlich und versucht irgendwie ein bisschen Ja. Flair von damals zu kriegen. Dann aber dieser komische Twist, wo alles durcheinander war, dachte ich, okay, wird doch interessanter. Am Anfang dachte ich, bäh, oh nee, ihr zeigt wirklich alles, Nein, die haben Dankeschön. schon vorher angekündigt, dass es auf jeden Fall so eine Vermischung wird. Die haben gesagt, Na, das es habe wird ich eine Art dann. Reboot, es wird trotzdem eine Art Fortsetzung, weil die wollen die Filme irgendwie mit einbeziehen. Es wird Szenen geben halt aus Terminator 1 und Naja, die 2. wollen vielleicht auch so ein bisschen ballastlos werden, damit sie eine neue Serie, weil Franchising und Mehrteiler ist ja das Ding in Hollywood. Die Planungssicherheit, dass so und so viele Filme eine bestimmte Summe einspielen werden, wo man sich nicht kreative Gedanken über neue Themen machen muss, sondern eben dieses Marvel-Modell oder sonstige Sachen adaptieren kann, das, oder eben das Twilight-Modell, dass man eine bestimmte Anzahl von Filmen planen kann, die in einen bestimmten Abstand kommen und eine bestimmte Summe von Geld einspielen. Ja, gut, okay. Wollen wir dieses Kapitel abschließen? Ich will mich jetzt hier, weil es macht mich ein bisschen wütend, echt. Also Terminator, wie gesagt, ich liebe diese Filme. Und ey, das ist auch, nee, komm, lass uns mal Also aus abschließen. kreativen Gründen könnte man sagen, Terminator 2, Ende aus die Maus. Ja, Also wäre das ist hätte. so ein toller Film. Das ist so ein toller Film. Terminator Der Schluss 2. ist perfekt. Das Ende ist perfekt. Aber die Action zwischen, allein, ich sag nur hier, Wasserkanal. Mit LKW, allein das, dafür liebe ich diesen Film. Das ist Filmgeschichte. Das ist, ja, das ist Filmgeschichte, genau. Und Das aber auch, ich möchte mal sagen. Das Terminator und Terminator 2 sind zwei Filme, wo man sehen kann, dass bestimmte Produktionsumstände wirklich zu einem besseren Film führen können. Das Terminator 2, Terminator 1, wenig Budget, dafür eben viele Leute, die engagiert waren und trotzdem irgendwas aus geringen Sachen viel, viel gemacht haben. Terminator 2, die unter extremem Zeitdruck damals standen und eben bestimmte Dinge anders machen mussten, um den fertig zu werden. Also die hatten zum Beispiel vier Cutter, die gleichzeitig geschnitten haben. Und die eben aber so geschnitten haben, es gibt dieses, wird mal schön erklärt auf den Dings, die schneiden im Prinzip, ne, man hat beim normalen Schnitt, hat man so Szene A, Szene B oder Einstellung A, jetzt im A, B, vielleicht C. Und die haben immer geschnitten A, B, C, D. Also es gibt kaum einen Schnitt zurück auf eine vorherige Einstellung, sondern es geht immer zu dem nächsten weiter. Und das ist, macht dann halt die richtige Action aus. Und die anderen Filme sind alle so geplant und genug Budget da, wir machen alles. Es ist so richtig, naja, jetzt können wir so machen. Das ist so alles. Genau. Okay, versuchen wir jetzt kommen. Lass es jetzt wirklich zum dritten rübergehen. Das Genau. schaffen wir vielleicht, wenn wir das schaffen. Das schaffen wir vielleicht unter einer Stunde. Eventuell. Pass auf, gleich sind 48. Und dann haben Immer wir noch 12 abschneiden. Wir Minuten. sind aber am Anfang, habe ich das schon laufen. Ja, ist okay. Komm, Gut. reden wir jetzt über natürlich Die den dritten, Macht den erwacht. Teaser. Den Teaser. Nur den Teaser. Ey Leute, es ist nur ein Teaser und über den kann man so viel reden. Und kein Teaser wurde so oft irgendwie vorher gefaked und im Nachhinein noch so oft parodiert, ja. Innerhalb dieser kurzen Zeit. Ja, aber da kannst du mal sehen, wie kreativ Menschen sein können, ja, also. Ah, Ob der fertige Film dementsprechend wird, das stellt sich dann noch die Frage ja, immerhin. genau. Und genau, also Star Wars. Star Wars, The Force Awakens oder Die Macht erwacht. Wie war es für dich? Komm, erzähl mal. Kurz. Als er rum war, habe ich gedacht, ich muss nur mal gucken. Das ging mir dann auch so. Das ging, glaube ich, auch jedem so. Also den hast du nicht nur Also einmal der war so geguckt. kurz, dass man gedacht hat, 88 es war coole Sekunden. Sachen dabei und dann war aber so kurz, und dann, okay, ich muss noch mal angucken. Also er macht unglaublich Lust, allein wegen dieser Art, allein die Szene mit dem Millennium Falcon, weil eben es ist so ein bisschen natürlich auch der Millennium Falcon dreht sich um sich selbst, macht so ein Looping, die Kamera fliegt mit dem Looping auf den Kopf. Ja. Und erst sagte ich, okay, das ist wieder CGI-Shit, also dass man nur so, aber am An im Nein, haben sie echt gedreht. Nee, aber das Schöne ist, dass die im Prinzip, man muss es ja so sehen, Star Wars hat ja auch deswegen so großen Zuspruch, weil eben da viele Dinge gezeigt wurden, die man vorher so noch nicht im Kino erlebt hat. Sind wir wieder bei Jurassic Park, wie am Anfang. Dieses Gefühl, dieses ganz großen Spektakel, das noch nie vorher da war, die einfach nur der Spaß daran, solche Weltraumschlachten mit solchen Dings zu zeigen, mit solchen Wendungen, Drehungen und wie die miteinander kämpfen und also die die Falke gegen die TIE Fighter und sowas. Und dass das jetzt wieder so ist, zwar natürlich nochmal ein Extrem, aber es ist natürlich auch wieder 30 Jahre später, also musst du dann noch ein bisschen was draufleben, die Schicke. Und das haben die gut gemacht. Und weil eben noch eine Schippe drauf ist, oder eben zwei kleine Laserschwerter an der Seite, da denkt man sich, jawohl, das kann was werden. Nicht hier, ich liebe dich mehr als alles andere. Ja, weil ich dich schön finde. Wir haben alles getan, sie hat den Willen zum Leben verloren. Ja, genau. Wo sie lieben Willen zum Leben verloren? Wir sind hier hochtechnologisiert. Wir können von einem Ende der Galaxie zum anderen in 10 Minuten fliegen. Aber wir können. Siehst du das hier? Das ist ein Roboterarm. Ein Roboterarm. Und du willst mir erzählen, die hat keinen Bock mehr zu leben. Die kann es nicht. Ey, ich habe hier einen Roboterarm. Weißt du, das gehört bei uns in der Familie zur Tradition. Das hat jeder. Ey, nee, das kann nicht sein. Das kann es nicht sein, das kannst du nicht bringen. Ey, und dann steht er noch da und steht da so, nein. Ich habe abgeschaltet und bin ins Bett gegangen. Punkt. Das war meine Erfahrung mit Star Wars Episode 3 dann. Also ich fand Episode 3 gut. Nein. Doch. Nein. Wie sagt das? Und das andere und das andere und das andere. Der Abspann war sehr gut. Das war viel besser als Episode 1 und 2. Aber kommen wir nochmal zurück. Also dieser Film scheint wieder vor allem in der Sprache der ersten Filme zu sprechen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, auch wenn man aus diesen Sachen, die aus dem Trailer, der mehr aus Schwarzblenden als aus tatsächlichen Szenen besteht, nicht so viel schließen kann, um was es geht. Mit der Stimme von Andy Serkis. Das ist Andy Serkis gewesen? Das war Andy Serkis. Ah. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile bekannt gegeben. Ich meine auch ganz offiziell, wurde das gesagt. Es haben ja viele gesagt, es wäre vielleicht doch der Benedict Cumberbatch. Lustig, aber also wenn ich das in Deutschland gehört habe, war es die Synchronstimme von Benedict Cumberbatch. Ja, es war definitiv seine Stimme. Und das war halt dann sehr, sehr, sehr, sehr... Es ist halt diese Stimme von... Man weiß übrigens nicht, ob Benedict Cumberbatch mitspielt. Bei Nachfragen sagt er immer kein Kommentar. Also er war am Set, das weiß man. Er war in den Studios dort. Ob er nur zu Besuch war... Oder ob er tatsächlich eine kleine Rolle oder eine wichtige Rolle spielt. Aber ich vermute, er spielt mit. Ich vermute, er spielt eine wichtige Rolle, die ist aber bis zum Schluss geheim hält. Vielleicht wirklich sowas, dass er dann für den nächsten Teil eventuell dann. Es ist ja der Auftakt für eine neue Trilogie. Richtig. Das haben sie ja bekannt gegeben nach dem Deal mit von Lukas. Lukas? Lukas? Lukasfilms? Lukasfilms, genau. Und Disney. Hm. Disney kauft Lukasfilms. Was machen sie? Kündigen gleich erstmal 3 neue Star Wars Filme an. Ja, das müssen immer 3 sein. Ja. Nein, das ist ja schon, die haben 3 Filme angekündigt, 3 Episoden in dem Fall jetzt, also Episoden, ja. Beziehungsweise ja noch Spin-Offs, mindestens auch 2 oder 3. Richtig, also es wird tatsächlich so sein, dass es nicht nur die 3 Filme, Hauptfilme gibt sozusagen, sondern es wird zwischen 3 Filme geben, die sich um einzelne Charaktere oder ganz andere Sachen eventuell drehen. Eventuell Boba Fett, Yoda, ja, will ich einen Film mit einem CGI-Yoda? Nein. Du weißt es doch nicht, ob CGI ist. Vielleicht ist es auch CGI, die auf einer Motion Capture mit einer Puppe. Hast du das Ding gesehen, das Interview mit Smaug? Ja. Hast du es gesehen mit dem Bild? Ja, wir haben Motion Capture gemacht, mit ihm in der Halle sitzend, mit diesem Ding auf dem Kopf. Nee. Musst du mal angucken, das haben die da eingeblendet. Da siehst du halt wirklich so Smaug in so einer großen Greenscreen-Halle, wie er dann sitzt halt. Also das ist natürlich auch hier am Computer schon das Bild, aber er hat dann halt auch so in ganz großer, diese CGI-Kameras mit ganz viel Kugeln im Gesicht, hat er dann halt auf. Oh, herrlich. So gelacht. Es gibt ein Interview, das muss man sagen, gab jetzt im Vorfeld vom Hobbit-Film ein Interview bei Stephen Colbert, der einer der größten Tolkien-Fans sowieso an sich. Ja. Und er hatte als Gast Smaug, also den echten Smaug, hat er mir vorgelegt. Coole Effekte. Ja, und mit die auch über Politik reden. Ja. Oder, wie war das? Hast du das Buch gelesen? Nee, nicht spoilern? Mit Smaug? Ja, genau. War sehr, sehr, sehr, sehr gut. Hier sieht man CGI richtig gemacht. Ja. Yoda, naja. Na, warten wir es mal ab. Ich meine, also erstmal ist Yoda eigentlich nicht dabei, weil Yoda ist ja tot. Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich mir die Dings angeguckt, nochmal alle 3 Teile von Star Wars. Also die ersten 3 Teile. Alle Teile. Die ersten 3, Episode 4 bis 6. Die älteren Filme. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir eingetan. Und gerade Teil 2, Yoda, ey, dieser Film lebt durch Yoda, finde ich. Ganz besonders. Die Figur, die ist so toll. Ich liebe, dafür liebe ich diesen Film, für Yoda, weil einfach der sitzt und der lacht noch so ganze Zeit so dämlich und macht sich eigentlich auch noch lustig über Luke, gerade am Anfang. Ah, schön. Schön, schön, schön, schön, schön. Mag ich ganz besonders. Dann siehst du halt dann irgendwann, und dann siehst du halt dann sowas wie Episode 1, wo er dann nachdenklich da irgendwie im Gleiter sitzt und rausguckt so, nee, das ist nicht mein Yoda. Das war nicht mein Yoda. Ganz ehrlich, war er nicht. Deswegen mag ich das nicht. Aber ich habe große Erwartungen. Klar, Yoda wird da nicht mitspielen. Eventuell. Also als geistliche Erscheinung, was der macht, hör. Ja, Geister können immer. Ich finde es geil. Ich finde es einfach nur geil, wer der Hayden Christensen als geistige, spirituelle Figur aus der Macht kommt. Einfach nur, damit alle machen. Was? Wieso? Er kommt schon Eintritt. Ja, komm, lass uns auch wieder über die guten Teile reden. Bei den neuen ist es so, ich freue mich darauf. Ich war vorher bei meiner Freundin, das darf ich gar nicht sagen, wo ich sie besucht habe. Ich habe sie besucht. Du hast deine Freundin besucht? Ja, die lag da, sie lag da zu dem Zeitpunkt, lag sie gerade im Krankenhaus. Mhm. Und ich habe sie gerade da besucht und ich habe da gesessen und so, okay, der Trailer ist offen. Du musst jetzt hier sitzen, aber ich muss natürlich auch ein bisschen Mitleid mit meiner Freundin haben. Und ich bin dann auch ganz schnell nach Hause und habe... Und stürze mich dann und dann, nein, mein Gott, ey, ich liebe meine Frau. Für sowas verzichte ich dann auch auf den Trailer, nicht auf meine Frau. Oh Gott, hör auf! Kann ich den Satz nochmal anfangen? Nein, verdammt. Ich habe ihn dann gesehen und habe dann geguckt und so, okay, was war die erste Szene? Du hast mich erstmal furchtbar erschrocken mit dem neuen Darsteller hier, dem neuen Hauptcharakter, der eingeführt wurde. Aber nur wegen dem Mom. Ja, auch musikalisch natürlich, ist klar. Und da habe ich so erschrocken und dann ging es weiter. Du hörst dann diese... Dann siehst du halt zum ersten Mal hier BB-8. So wie jetzt heißt BB-8. BB-8. Sieht man dann halt diese Kugel, von der ja Mark Hamill gesagt hat, nein, das ist kein CGI. Hat Mark Hamill gesagt. Also es wäre ein praktischer Effekt. Ein Practical Effect. Practical Effect. Also was Echtes. Ja, nee. Bestimmt. Ganz bestimmt. Und auf jeden Fall, ich will eigentlich gar nicht das ganze Ding auseinandernehmen, aber du siehst dann halt, du hörst dann deine Stimme halt, logischerweise von Andy Serkis, der dann halt erzählt und du siehst dann und dann halt diesen den Sith. Beziehungsweise siehst du ja vorher noch einmal die. Ist es ein Sith? Eine Hauptdarstellerin. Ja. Eine neue Hauptdarstellerin, dessen Namen ich nicht gerade kenne. Ja, das ist toll, vor allem, das ist ja auch so das Fiese daran, man sieht ja all die Leute, die man sehen wollte, von denen man weiß, dass sie mitspielen, sprich die alte Besetzung, kommt nicht vor, man sieht die nicht. Nur in den Fall. Du siehst nur die neuen Charaktere. Ja. Auch keinen von den alten. Richtig, das ist auch Absicht so. Genau. Und dann siehst du Oscar Isaac, heißt er so? Isaac Oscar? Nee. Oscar Isaac. Sieht man im X-Wing? Sieht man einmal? Ja, so. Der so über was? Das fand ich schon ganz cool. Das war schon eine richtig coole Szene. Den man nicht erkennt, wenn man ihn vorher nur von Desmond Luling gesehen hat. Ich habe gestern Abend noch Inside Luling Davis angeguckt. Luling Davis, so heißt Desmond Luling. Inside Luling Davis. Weißt du, Desmond Luling, habe ich das nicht? Ist scheißegal. Genau. Inside Luling Davis, genau. Ganz, da erkennt man ja nur mit Film. 8. Schöner Film. Den kann ich auch schon, beziehungsweise von Drive. Kennt man ihn auch. Mit oder ohne Bar? Jetzt fragst du mich was. Ich habe länger nicht geguckt. Ich meine... Weil ich wusste nicht, dass es Oscar Isaac ist in dem X-Men, das ist ja gerade ein Phänomen. Also er ist gerade irgendwie am Durchstarten in Hollywood. Richtig. Oscar Isaac ist so ein bisschen... Den gucke ich auch gerne. Das ist kein Problem. Es gibt auch schlimmere Sachen, sage ich mal. Und du siehst... Und dann siehst du halt einen Sith. Von hinten? Schwarzer Umhang, rotes Schwert ist ein Sith. Punkt. Und dann, wieso? Vielleicht ist es Schneid doch da. Da hat es vielleicht nur was wegen die Kälte. Warte. Mit diesem, da war auch das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, so, what? Dieses Schwert, also tatsächlich dieses Schwert. Dieses Schwert, das irgendwie das halbe Internet beschäftigt hat am nächsten Tag, mehr als alles andere wichtig auf der Welt. Und am Ende stellt sich raus, Leute, es gab es auch schon in den Büchern, in Star Wars Büchern. Ja, dann werden die wohl die Idee her haben. Ja, natürlich. Wo muss man ja abschreiben. Und auf jeden Fall, und dann kam dieser Moment, ich habe so Gänsehaut gehabt. Ich habe wirklich richtig Gänsehaut gehabt. Ich habe mir diesen Trailer an diesem Tag, wo der rauskam, irgendwie sehr 10-mal angeguckt, 10, 20 Mal und jedes Mal habe ich Gänsehaut gekriegt. Wenn dieser Falke da durch das Bild jagt, fand ich mega, mega cool. Und dann kommt halt eben, und da kam mir dann schon Endteaser, bla bla, Teaser ist zu Ende. Ne? Ich habe mir am nächsten Tag morgens mich aufgestanden, das war das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir nochmal diesen Teaser angeguckt und wieder Gänsehaut gekriegt. Also allein dafür hat der Film schon bei mir gewonnen. Oh Gott, ich hoffe, der fällt dann auf dieses wohl. Aber ne, es ist klar, weil es einfach so... ich muss ehrlich gestehen, ich war jetzt im Vorfeld von dem neuen Star Wars Film nicht so besonders gehypt. Ich dachte sogar, Kann der überhaupt das einhalten? Oder gräbt ihm Avengers 2 nächstes Jahr das Wasser ab, sodass man so eine Wachablösung der großen Popkulturphänomene erleben wird 2015? Aber mit Oh. all dem, was jetzt im Vorfeld passiert ist, glaube ich Ach, nicht. die liegen auch so zeitlich, glaube ich, doch schon extrem Das auseinander. meine ich nicht. Ja, Allein schon das ist ein dadurch, halbes Jahr auseinander. Das ist ja. mit Absicht auch so getimt. Aber Ich glaube die. sowieso, der wird nochmal verschoben. Weil Was? J.J. Abrams hat auch gesagt, die wollten ihn unbedingt verschoben haben. Die wollen ihn nicht 2015 rausbringen. J.J. Abrams hat damals gesagt, schon, wo er angefangen hat, ey Leute, ihr braucht mehr Zeit. Er wollte echt, dass das nochmal ein halbes Jahr verhindert wird, nach 2016 verschoben wird eigentlich. Und Disney sagt, knallhart nein. Ich meine, vielleicht kriegen sie es noch hin. Also, oh, das ist natürlich aber super. Weißt du warum? Da haben wir wieder Zeitdruck. Weil der erste Star Wars-Film, der ja auch unter extremem Zeitdruck gemacht wurde, der auch Ja. nochmal verschoben wurde von, der sollte Ja. damals ja auch im Dezember rauskommen, um das Hast Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, und ist dann auf Mai verschoben worden, was damals völlig ungewöhnlich war, so einen Film, so einen großen Blockbuster vor Ja. dem Sommer zu machen, was heute das Normalste von der Welt ist. Und Ja. jetzt ist es wieder umgekehrt, indem man einen großen Blockbuster im Dezember macht. Aber wenn das ist, dann müsste er vielleicht mal auch auf was verzichten und sich Aber mal was anderes überlegt. das ist auch so was, das habe ich bis heute noch nicht so richtig, warum Leute sagen, wir müssen diesen Film jetzt unbedingt rausbringen, um irgendwie noch das Geschäft abzugreifen, weil jetzt irgendwie jetzt mehr Zuschauer kommen. Stimmt das? Ist das Beleg? Rennen wirklich die Leute bei sowas? Also es ist so, dass eben dieses Summer-Blockbuster-Phänomen, Ja, es gibt das Sommerloch. Gibt es definitiv. nee, also das kam ja damals mit dem Weißen Hai auf, der damals in dieser Zeit gestartet ist, und dann mit Star Wars und ein paar Sachen noch hinterher, die alle so. Und dann hat sich das so etabliert, dass die großen Publikumsmagnetfilme, von denen man ausgeht, die ziehen unglaublich gut, sollen im Sommer kommen. Also wenn quasi die jungen Leute frei haben oder Ferien und dann darauf gehypt sind, in den Sommermonaten etwas zu tun, das ist eben auch zwei, dreimal ins Kino zu gehen oder solche Geschichten. Das ist zumindest so. Das hat sich jetzt etabliert. Es hat sich jetzt aber herausgestellt in den letzten Jahren, das muss man auch sagen, dass das eigentlich nicht mehr zu halten ist. Weil eben alles sich in diesem engen Mai, Juni, Juli-Zeitraum zusammenquetscht und man hat quasi so Blockbuster auf Blockbuster und die sich gegenseitig damit schaden. Inzwischen hat man auch gemerkt, irgendwie bei The Hunger Games oder sowas, man kann es auch im November bringen. Es gibt auch viele gute Filme, die aus bestimmten Gründen, von denen wir nicht gesagt werden, sie bei einer Folge im Februar oder im Oktober gestartet sind, die trotzdem Erfolge wurden. Und inzwischen, dieses Zeitfenster, das man, davon kommt man jetzt ab. Okay. Das wird sich in den nächsten Jahren auch Ja. definitiv ändern. Der Sommerblockbuster wird, glaube ich, als solches verschwinden. Und vor allem, was sieht man dieses Jahr? Guardians of the Galaxy, der Underdog, wo eigentlich viele gehypt waren, den zu sehen, aber es irgendwie keiner mitgekriegt hat, oder zumindest von den Verantwortlichen, die es eben irgendwie im August reingeschoben haben. Erfolgreichster Film des Jahres, zumindest in Amerika. Ist auch mein Lieblingsfilm eigentlich dieses Jahr gewesen. Ich habe jetzt Und lange überlegt, ich hab jetzt Interstellar nicht ja. geguckt. Der wäre es wahrscheinlich geworden, aber Aber in dem nee, aber Sinne. das gar nicht so. The Galaxy hat das ganze Dings erstmal ad absurdum geführt. Von wegen, man muss solchen Film, der muss im Mai laufen. Was in diesem Fall, was lief im Mai dieses Jahr groß? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Mai oder Juli. Und ja, Transformers. Nur Transformers. Und Ich will jetzt echt nicht, dass wir darüber reden. aber es funktioniert trotzdem. Also Guardians of the Galaxy war viel erfolgreicher, zumindest in Amerika, als Transformers 4. Ich glaube, 100 Millionen mehr gespielt. Ich gönn's ihm doch. International zieht halt Transformers 4 immer noch mehr, besonders in China und so. Also Transformers 4, der erfolgreichste Film des Na, Jahres. da musst du auch wieder darauf eingehen, dass China hat eine sehr komische Kinopolitik. Das musst du Ja, auch erwähnen. Das das ist klar, aber genau. nee, aber wenn man jetzt nur von Amerika ausgeht, dieses Sommerblockbuster-Ding wird nicht zu halten sein, deswegen, wieso sind wir eigentlich da drauf gekommen? Na, wegen Verschiebung, dass wahrscheinlich das verschoben wird, weil Ich glaube nicht, J.J. dass es Abrams verschoben wollte. wird. Das kannst du nicht machen. Wenn du Ja, Dezember Disney. jetzt ankündigst, dann müsstest du es auch im Dezember bringen. Ja, okay, gut. Wir Und werden es doch überhaupt ist sehen. das Problem? Ey, Dann tut man halt nochmal 100 wir werden CGI-Animatoren es doch sehen. einstellen. Welcher ist heute eigentlich? Da Heute schmeißt man einfach nochmal mehr 13., Geld ne? rein. Bitte? Heute, nee, heute ist der 14. Heute ist der 14., ne? Die Aufzeichnung ist heute der 14. Heute, 14. Dezember, nehmen wir Ja. auf. Das heißt, In einem Jahr. in einem Jahr und 2 Tagen ist der Das 16., ne? sowas, ja, weiß ich Da nicht. kommt, also in einem Jahr werden wir es besser wissen. Werden wir es besser wissen. Wir werden uns daran erinnern und werden dann können dann sagen, okay, ich hatte recht. Und, nee, also meine Erwartungen sind ganz hoch. Ganz klar. Bei denen sind wirklich sehr hoch, muss ich Auch wenn sagen. man auch noch nicht weiß, worum es geht. Muss ich auch nicht wissen. Außer, glaube ich, es gibt irgendwo so ein paar Leute, die haben es so geleakt, dass wohl irgendwie Luke Skywalker ist der mächtigste Jedi aller Zeiten ist. Und irgendwie kommt dann aber die dunkle Seite und sowas. Das übliche. Das Übliche halt. Ja, man kennt es ja. Die Kinder spielen jetzt mit. Man hat ja auch nur die Vornamen der Hauptcharaktere veröffentlicht. Richtig. Super. Und Yay! natürlich nicht gesagt, ja, der heißt Skywalker. Und der heißt Solo. Und ich meine, ich habe gestern den, ich habe es leider nicht gemerkt. Ich habe gestern den ganzen Namen gelesen, wie die hießen. Ich kann es vielleicht sogar gucken. Also die Hauptcharaktere, die Namen wurden veröffentlicht. Irgendwie Ren Jimbo oder Rent-A-Car Hast oder. du hast es auch, glaube ich, gesehen, ne? Ich habe Dass es gelesen, ja. Dings, dass hier schon im Teaser schon ein Filmfehler drin ist? Das ist kein Mit Filmfehler. Also, das ist ganz normal, dass in einem Teaser oder einem Trailer Sachen zusammengeschnitten werden, die so zusammen keinen Sinn ergeben. Was sie jetzt da einfach gefunden haben, dass irgendwie, wo diese Wieso? Frau auf diesem Ding da sitzt und wegfliegt und vorher, da ist irgendwas an der Seite Ein dran und dann nicht. Stöckchen. Das ist aber ganz normal. Da weiß er nicht, ob das von der gleichen Szene ist. Du wirst Es spätestens kann auch sein, sehen. dass das eine vor der anderen war. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich wollte dich reizen. Hat funktioniert. Klasse. Ich sag nein, den nicht vom Film verstecken. Ja, okay. Wollen wir noch was sagen? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest jetzt? Also, um das Ganze abzuschließen, wir haben es ja fast schon, wir haben schon herum. Teaser, Trailer zu Star Wars, vielleicht Episode 7. Es ist ja chronologisch, ist es wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich habe so das Gefühl, die machen nicht Episode 7 vorne dran, zumindest nicht für die Werbung. Na, Vielleicht das ist stehst du in ja, diesem berühmten das ist Crawl. ja, ja, das ist aber sowas von auch unwichtig in dem Sinne jetzt eigentlich. Ja, vielleicht. Um das schlechte Image der Episodenfilme loszuwerden, die es hatte. Ich hätte es ja geil gefunden, aber es geht nicht aus Franchise-Gründen, dass ja wie Imperium schlägt zurück oder Rückkehr der Jedi-Ritter, war ja das Star Wars ganz klein geschrieben immer dabei. Das heißt, die Titel der Filme stehen eigentlich für sich. Hier ist natürlich Star Wars riesengroß drumherum, dass man einfach dann weiter bloß das Erwachen der Macht, so genannt. Und das ist was mit Star Wars zu tun, also kann man unten drunter lesen. Aber das wäre, glaube ich, dann doch zu sehr. Aber also ich denke auch, dass der Film sicher. Also ich glaube, dass er die Erwartungen erfüllen wird. Ich glaube auch, dass J.J. Abrams viel besser bei Star Wars aufgehoben ist als bei Star Trek oder anderen Sachen. Darüber können wir Das machen später wir doch nochmal mal, reden. oder? Das machen wir Das doch. machen wir definitiv nochmal. Den Star Trek Podcast. Und ich glaube, also ich hoffe zumindest, und ich denke, es wird so sein, dass da sozusagen Deckel und Topf sich gefunden haben. Ja. Und ja, ich meine, im Prinzip Effekte hin, Effekte her, was an Star Wars interessiert, ist die Geschichte und die Charaktere und dass es eben Spaß macht und spannend Ja. ist. So, wenn das alles stimmt, dann hat man Es eigentlich schon sind, gewonnen. ja, das ist ja das. Also Star Das Wars war das war immer so, Problem das war so Märchen-Abenteuerfilm, genau, und das Problem der Weltraummärchen, Prequels war, dass das alles so ein etwas Politik. opernhaftes, groß, schwülstiges war, was interessant war anzugucken und auch tolle Effekte. Aber es hat nie diesen extrem pathetischen Charakter verloren, den man halt wie zum Beispiel bei einer Oper hätte. Also es ist immer der Unterschied zwischen herrlich lustigem Theater und große Opernbühne, wo die Arien geschmettert werden. Das ist, glaube ich, das. Und wenn sie wieder dazu kommen, so diese Abenteuerfilme aus den 30er, diesen Geist da wieder reinzuholen, auf dem ja Star Wars basiert, dann denke ich, kann der Kinozuschauer, der Nerd in uns mehr als zufrieden sein. Mit diesen Worten. Solange bis zumindest James Ja. Cameron seine Blauschlumpf-Katzenfilme macht. Da muss ich aber auch sagen, James Cameron, ja, ist der perfekte Mann für Fortsetzungen. James Cameron ist der Mann, der aufhören sollte. Nein! Erzähl doch nicht! Der soll zumindest noch Avatar 2 machen. Komm, pass auf, pass auf, pass auf. Terminator 2, super Film. Aliens, super Film. Gut, Piranha. Die Piranhas hat er auch gemacht. Das ist ja, glaube ich, einer seiner ersten sogar gewesen. Also er hat zumindest ja zwei richtig, richtig gute Filme gemacht, ja. Dass beides Fortsetzungen waren. Der Mann kennt sich also mit Fortsetzungen aus. Ich möchte Avatar 2 haben. Und da freue ich mich bestimmt mehr drauf. Avatar 1, der schlechteste Film, den es gibt. Wieso? Das war doch ein Reboot von Pocahontas. Mit Schlumpfkatzen. Gut, Mit Schlumpfkatzen. um das Ganze abzuschließen. Das hat halt den rausschneidest, Wir oder? sind mit gemischten Gefühlen Jurassic World gegenüberstehend. Wir sind Nein! mit extrem gemischten Gefühlen Terminator Genesis gegenüberstehend. Nein, das stimmt nicht. Wir freuen uns äußerst auf Star Wars The Das Force stimmt. Awakens. Ja, auf das freuen wir uns. Und jetzt gönnen wir uns noch ein paar Muffins. Wir gönnen uns noch ein paar Muffins, die hier von meiner Freundin freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war die allererste, das war Episode 1 von Nerdsich. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Nee, das ist die erste Episode von Nerdsich, deswegen ist das Episode 4. Wir zeichnen doch jetzt auf, oder? Wir fangen jetzt an aufzuzeichnen, Ja. oder? Gut. Und sagen Dankeschön fürs Zuhören und ja, bis demnächst dann. Ciao. Tschüss.